Damals waren wir große Esser, ernährten uns aber keineswegs gesund. Bei der letzten Runde holten wir unsere Gewehre und die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Der Kasten war ungewöhnlich groß. Als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Harlow hatten wir mit der Ausrüstung eine notfallmedizinische Ausbildung durchlaufen müssen. Sheila bestand darauf, dass wir den Kasten bei unserem Jagdausflug mitschleppten, weil im Wald Unfälle passieren konnten, manchmal sogar schwere. Als wir die Plane über Nellie Belly zogen, damit sie bei Regen nicht voll lief, sagte Butch: »Diesmal landet einer von uns im Bach. Wart's nur ab.« Das taten wir nicht, obwohl wir die letzte Runde zu zweit machen mussten, je einer an den Schmalseiten des Erste-Hilfe-Kastens, der fast 20 Kilo wog und die Form einer Seekiste hatte. Wir hatten kurz überlegt, ob wir ihn im Jeep lassen sollten, aber zuletzt nahmen wir ihn doch mit. Jenseits der Brücke lag eine kleine Lichtung. Sie hätte ein netter Angelplatz sein können, aber der Gillespie passierte die Städte Mexiko und Rumford, bevor er hier ankam, und der Fisch, den man hier herauszog, wäre von den Abwässern der Textilfabriken vergiftet gewesen. Von der Lichtung aus führte ein ziemlich überwucherter Weg eine Viertelmeile weit zu unserer Hütte. Sie war damals in gutem Zustand, mit zwei Schlafzimmern, einem Holzherd in der Küchenhälfte des Hauptraums und einer Komposttoilette hinten hinaus. Natürlich ohne Strom, aber es gab ein kleines Pumpenhäuschen, das frisches Wasser lieferte. Alles, was zwei große Jäger sich nur wünschen konnten. Bis wir unser ganzes Zeug zur Hütte geschafft hatten, war es fast dunkel. Ich kochte für uns. Butch war immer bemüht, seinen Teil zu tun, aber dieser Mann würde sogar Wasser anbrennen lassen, hatte Sheila einmal gesagt, während Butch das Feuer im offenen Kamin schürte. Nach dem Essen las ich, draußen im Wald geht nichts über einen Krimi von Agatha Christie, und Butch hatte seinen Strathmore-Skizzenblock vor sich, in den er Cartoons, Karikaturen und Waldszenen zeichnete. Seine Nikon lag auf dem kleinen Tisch neben ihm, unsere Gewehre standen entladen in der Ecke. Wir unterhielten uns auch, wie wir das hier draußen immer taten, und sprachen teils über die Vergangenheit, teils über unsere Hoffnungen für die Zukunft. Derlei Hoffnungen begannen bereits zu verblassen. Wir waren inzwischen beide nicht mehr ganz jung, aber sie wirkten immer etwas realistischer, ein wenig erreichbarer, wenn wir draußen im Wald waren, wo es immer so still war und das Leben ganz anders zu verlaufen schien. Weniger anstrengend? Das stimmte nicht ganz, weniger hektisch. Keine klingelnden Telefone und keine Brände, tatsächliche oder bildliche, die gelöscht werden mussten. Ich glaube nicht, dass wir jemals in den Wald gefahren sind, um zu jagen. Eigentlich nie. Aber was hätten wir tun sollen, wenn uns ein Stück Wild vor die Flinte lief? Ich glaube, dass wir dort hinausfuhren, um unser bestes Ich sein zu können. Naja, vielleicht unser aufrichtiges Ich. Im Umgang mit Sheila bemühte ich mich immer, mein bestes Ich zu zeigen. Ich weiß noch, wie ich an jenem Abend ins Bett ging, die Decken bis unters Kinn hochzog und das Seufzen des Windes in den Bäumen hörte. Ich weiß noch, dass ich überlegte, wie fast schmerzlos das Verblassen von Ehrgeiz und Hoffnungen doch vonstatten ging. Was einerseits gut war, aber andererseits auch ziemlich erschreckend. Ich wollte Schriftsteller werden, aber befürchtete allmählich nicht das Zeug, zu einem Guten zu haben. Und trotzdem würde die Welt sich weiterdrehen. Man öffnete die Hand, spreizte die Finger und etwas flog davon. Ich weiß noch, wie ich dachte, irgendwie ist das alles in Ordnung. Durch das Fenster, durch die schwankenden Zweige konnte ich ein paar Sterne erblicken. Das Bild habe ich nie und nimmer vergessen. Am 12. November schlüpften wir in unsere orange-roten Westen, setzten orangefarbene Mützen auf und zogen los. Vormittags trennten wir uns, trafen uns aber wieder zum Mittagessen und zum allgemeinen Austausch, was wir beobachtet hatten und was nicht. Als wir am ersten Mittag zur Hütte zurückkamen, kochte ich einen großen Topf Pasta mit Käse und einem halben Pfund Speck.